Das ist das praktische Fazit, was Peter Bottner aus der Analyse der SPK zieht. Die Zerschlagung des SPK selber, die hat der Peter Bottner völlig ausgespart. Ich habe im Kursbuch mal nachgeschaut, und zwar Kursbuch 28, habe ich eine Literaturliste auch angegeben. Da hat ein Jürgen Roth, den heute fast jeder hier kennt, der damals aber sehr unbekannt war, ist nicht der hervorragende Frankfurter Autor Jürgen Roth, der Satiriker genannt wird, sondern es ist ein anderer Jürgen Roth, es ist der, der inzwischen sehr viel Geld damit verdient, dass er überall Mafiosi und organisiertes Verbrechen wahrnimmt und damit dicke Schmarren bei Knauer und ähnlichen Veranstaltungen rausbringt. Dieser Jürgen Roth hat durchaus auch mal Vernünftiges vom Stapel gelassen und seine Leidensgeschichte kann ich jetzt aber hier nicht, ich weiß nicht, warum er jetzt den Verstand langsam verloren hat. Jedenfalls hier, das empfehle ich zu lesen in dem Kursbuch 28, sehr leicht zugänglich. Da hat er eben ganz kurz zusammengefasst, was denn das SPK so ist. Und daran anschließend ist kurz aufgeführt die Anklageschrift an das SPK, gegen das SPK, die erste, die es überhaupt da gab. Sie wurde hier nämlich dann abgedruckt. Ich lese sie jetzt nicht komplett vor, sondern ich will hier nur mal zeigen, was da gemacht worden ist. Es ist leider keine Datumsanklage da. Aber soweit ich das sehe, ist das 1972 erfolgt. Ja, ja. Und zwar etwa Mitte des Jahres 72, was ich aus einem anderen Text entnommen habe. Angeklagt wurden, das jetzt nur mal zur Illustration, Wolfgang Huber und Dr. Ursula Huber als Rädelsführer. Die alte Geschichte, wiederum Einkreisen im Einkreisen. Und dann wurden noch zwei andere, Siegfried Hausner und Christina Berster als Heranwachsende, waren die angeklagt. Das heißt, die unterlagen noch im sogenannten Jugendstrafrecht. Und der Siegfried Hausner hat später zur RAF gegangen, das war gar nicht mehr sehr viel später. Und sie wurden beschuldigt folgende Dinge. Eine Vereinigung gegründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglieder beteiligt zu haben, deren Zweck und Tätigkeit darauf gerichtet gewesen sei, strafbare Handlungen zu begehen. Das war erstens. Zweitens, tateinheitlich hierzu in drei rechtlichen selbstständigen Handlungen als Mittäter. A. Zur Vorbereitung von Explosionen, die durch Sprengstoff begangen werden sollen, Sprengstoffe hergestellt zu haben, b. vorsätzlich versucht zu haben, Gebäude in Brand zu stecken, c. mit Ausnahme der Angeschuldigten Christina B. vorsätzlich versucht, eine Explosion durch Sprengstoff herbeizuführen und dadurch Leib oder Leben oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet zu haben. So geht das jetzt weiter. Alles das ist praktisch nicht passiert. Alles das ist durch einen, und das ist nämlich der Schlusspunkt auch von Peter Brückner, das möchte ich dann gerne auch nochmal zitieren, das ist die Folge eines, heute würde man sagen, Kronzeugen. Damals gab es noch keine Kronzeugenregelung, keine Kronzeugen. Also keine offizielle. Keine offizielle. Der Urbach zum Beispiel ist inoffiziell genau als Kronzeuge gehandelt worden. Da gebe ich jetzt mal Peter Brückner zum Besten eine etwas längere Passage. Das schließt auch an deine Gutachtenausführungen an. Ist im Prinzip so eine Art Conclusio aus eben dieser Gutachtentätigkeit, nachdem die SPK nicht mehr da ist. Die Prozesse gegen 11 Mitglieder des SPK 1971-72, wir hatten den 72 jetzt gerade, haben mich ist Peter Brückner, überzeugt, dass es eine kriminelle Vereinigung im Sinne des § 129, das heißt im Rechtssinne der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Strafgesetzbuch gewesen ist. Dagegen bin ich mir ziemlich sicher darin, dass die Radikalität der unmittelbaren, direkten politischen Forderungen des SPK ein Niveau erreicht hatte, bei dem es fast nur noch die Machtfrage hätte stellen können. Anders waren sie kaum zu realisieren, diese Forderungen. Sie waren also nicht realisierbar. Das Virtuelle daran ging in der Tatsache unter, dass der Staatsapparat oder die angegriffene Institution angesichts des SPK-Niveaus an Kapitalismus und Staatskritik selbst die Machtfrage stellte. Er fand im SPK schließlich auch den Überläufer, der nützliche Informationen anbot. Das ist genau der Junge, von dem ich da sprach. Das SPK hatte ja das Pathogene an den lebensgeschichtlich gewordenen, von der Kultur des Kapitalismus hier und jetzt verfestigten Verzerrungen aller individuellen Bedürfnisse nach Lust, Expansivität und Ruhe thematisiert. Ruhe ist hier hervorgehoben. Das ist jetzt ganz wichtig. Auch das Ruhebedürfnis der Einzelnen sollte alloplastisch, wir wissen inzwischen, was das heißt, verwirklicht. Das heißt, durch Veränderungen des Kollektivs, dann der Gesellschaft, erfüllt und erfüllbar werden. Die Situation des SPK 1970-71 ließ für einige Mitglieder des Kollektivs im Bereich von Ruhe zuletzt wieder nur autoplastische Veränderungen zu. Lähmung, Passivierungen, erneute symbiotische Bedürfnisse nach Schutz. Der Satz ist sehr wichtig. So werden Verräter produziert. Sie suchen Ruhe nur noch beim Stärksten. Er sieht also den strafgesetzlichen Knackpunkt in eben der Produktion von Verrätern durch den Druck, der da entstanden ist. Und diesen Satz finde ich auch sehr wichtig. Denn da leuchtet für mich nochmal richtig auf die Situation, in der das SPK sich bis zum Schluss gefunden hat. Es war eine einzige hektische Situation. Es gab keinen Ort, es gab keine Punkte, an denen man sich orientieren konnte. Das einzige Rückzugsgebiet war manchmal die Gruppe. Aber da andauernd Auseinandersetzungen auch mit den verschiedensten äußeren Angriffen da waren, gab es praktisch keine Ruhezone. Und das kann man, denke ich, ganz lebenspraktisch auch mal so sehen. Das hält kaum jemand und jede Frau durch. Ist einfach so. Und innerhalb der linken Geschichte auch bei clandestinen Versuchen auch ein ganz alter Hut. Und aber eben auch bei diesem kriminalisierten Versuch SPK ganz, ganz deutlich zutage getreten. Ich finde, das sollte man einfach auf der praktischen Ebene ganz deutlich ins Auge fassen. Das ist auch das Fazit von Peter Brückner an der Stelle zum SPK. Bitte. Nee, du hast ich weiß es nicht.